Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 595 an Schiller. Herr Leisring hat die Rolle des ersten Jägers mitgenommen. Wollten Sie mir doch das Manuskript schicken, damit ich Sie wieder supplieren kann. Das heutige Fest ist nicht ganz ohne geistigen Einfluss auf mich gewesen. Der achte Brief ist geschrieben und diese Sorge hätten wir hinter uns. Sagen Sie mir, wie es mit Ihnen und Ihrer lieben Frau heute steht und wie ich Sie heute Abend treffe. Jena, am 12. Mai 1799. G.